Dienstag, 2. Januar 2024. Euch allen ein schönes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und herzlich willkommen all diejenigen, die sich einschalten. Ja, was erwartet uns in diesem neuen Jahr? Das ist ja das, was jeder wissen will und keiner weiß, außer Gott. Und man kann natürlich einige Dinge prognostizieren. Das sind alles Vermutungen, die mehr oder weniger klug sind und deswegen auch mehr oder weniger zutreffend. Aber wenn ich mal aus dem alten Jahr ein bisschen extrapolieren möchte, dann kann man sehen, dass sich einiges in der Medienberichterstattung bereits gedreht hat. Und das ist bestimmt etwas, was vermehrt jetzt im kommenden Jahr auftreten wird. Und insbesondere, wann auch immer Donald Trump in den Vereinigten Staaten wieder an die Macht kommt, auch egal wie, er wird auf jeden Fall Gesetze erlassen, die das Mediensystem weltweit völlig auf den Kopf stellen werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur dieses CIA-gesteuerte Mockingbird, also Spottdrosselprogramm, mit dem alle westlichen Medien in der Zensur und in der Propaganda gehalten werden und nur noch lügen eigentlich, sondern es schließt auch Hollywood mit ein und diese ganzen Filmindustrien, die sich darum ranken. Denkt einmal dran, auch die Werbung. Wir haben ja jetzt erst gerade gesehen, dass, ich glaube, das war diese Supermarktkette Lidl, die da so eine merkwürdige Geschichte gemacht haben, als Werbegag eine Rentnerin, die den ganzen Tag Flaschen sammelt, damit sie abends sich was zu essen kaufen kann und dann trotzdem da eine Spende weggibt an irgendwelche Leute, die in völlig fremden Ländern leben. Ja, das ist eine Propagandaaktion. Spendet. Das haben wir ja gesehen. Zelensky, spenden, spenden. Genauso diese beiden Boxer da, Klitschko, spenden, spenden. Der Deutsche soll spenden in die ganze Welt. Am besten gleich alles, was er hat und besitzt. Was die meisten bei dieser Lidl-Werbung, und das mal ganz am Rande erwähnt, nicht bemerkt haben, weil sie dazu zu wenige Bibelkenntnisse haben, ist, dass es hier auch um eine Persiflierung der Geschichte geht, wo eine alte Witwe einen Spendenbetrag für den Tempel entrichtet. Und zwar kann man das nachlesen in Markus 12, in dem Vers 42 und Lukas 21 im Vers 2. Natürlich auch noch den Text ein bisschen davor und danach. Aber da werden einfach wiederum genau diese anti-judeo-christlichen Attacken gefahren und diese Dinge, die Gott in der Bibel beschreibt, als Persiflage durch den Dreck gezogen. Und das, was wir da zu erwarten haben werden in diesem und den nächsten Jahren, ist, dass diese Dinge aufhören. Dass man diese antigöttliche Propaganda stoppt, dass man Gesetze macht, die wieder Fairness bringen und Rechtschaffenheit bringen, nämlich die Medien und auch die Filmwelt dazu zu verpflichten, wieder auf der Realität und der Wahrheit zu fußen und nicht diese ideologische Verdrehung à la Münchhausen vom Geweih und ähnliches, ja. Ach, übrigens, apropos Münchhausen und Geweih, der hat ja behauptet, dass wenn man mehr als, wie war das, Körpertemperatur hat, dann denaturieren die Eiweißstrukturen im Gehirn. Naja gut, das heißt, Sauna ist nicht mehr aktuell. Aber neulich ist mir eingefallen, warum hat denn unser Grüß August in der Flugzeugtür eine halbe Stunde lang in der Hitze gewartet, dass ihn jemand da auf dem Flugfeld abholt, als er zur COP28, ich glaube, das war in Dubai, geflogen war. Man hat ihn landen lassen und dann stand er da wie bestellt und nicht abgeholt. Mal ganz abgesehen davon, dass das das Bild deutscher Politiker inzwischen in der Welt ist. Ja. Auch wenn die Hupfdohle, die Ministerierende innen von außen oder nach draußen oder was auch immer, wie die heißt, irgendwo eine Pressekonferenz gibt, dann ist der Saal leer. Ich habe neulich das gesehen, da wird ein Schwenk dann von der Kamera zugelassen. Und dann ist der ganze Saal leer und nur 5 deutsche Pressemitglieder sitzen dann da pflichtbeflissen, weil sie nicht anders dürfen und müssen da zuhören, wie diese Dame da irgendeinen Unsinn erzählt. Und der Kameramann, der hat sich diesen Schwenk erlaubt. Und dann sah man die erzählt vor leeren Rängen. Und der Grüß August steht in der Flugzeugtür und wartet, dass irgendwann einer ihn abholt. Was die sich da gemacht, erlaubt haben, das ist folgender Scherz. Ich habe lange mich gefragt, warum sitzt der nicht im Flugzeug, trinkt noch eine Tasse Kaffee und liest eine Zeitschrift, bis dann irgendeiner kommt und ihn holt. Aber überlegt euch mal, der durfte landen, dann hat der Tower dem Piloten befohlen, Motoren aus, und das heißt, die Klimaanlage geht jetzt nicht mehr. Und dann haben sie mal lustig gewartet, bis die Hitze, ja, Dubai ist ja ziemlich warm, ne? Und bis die Hitze so auf Saunatemperatur war im Flieger. Und jetzt musste der natürlich ein bisschen Kühlung haben. Dann wollte er raus. Aber draußen ist die Hitze ja auch groß. Und dann hat er in der Tür gestanden, wo es ein kleines bisschen noch schattig war, aber auch schon ein bisschen kühler als innen drin. Und hat gewartet, bis irgendjemand kam. Und die haben ihn warten lassen, bis er sich die Hose nass geschwitzt hatte. Nur so viel zum Klimawandel. Aber dieser propagandistische Murks, der muss natürlich von Gesetz wegen verboten werden. Im Grunde genommen müssen die Medien verpflichtet werden, die Wahrheit zu sagen. Und wenn sie nachweislich und vor allem wissentlich die Unwahrheit behaupten, dann müssen sie genauso wie jeder andere für den Schaden gerade stehen, den sie da betreiben. Das hat übrigens damals Bill Clinton abgeschafft und Obama. Die haben A, jeder Präsident hat da seinen Teil dran, A, der Clinton hat abgeschafft, dass sich keine großen Konglomerate bilden können, das heißt keine Monopole bilden können bei den Medien, und hat damit die Monopolbildung erlaubt. Und Obama hat dann auch noch zugelassen, dass die jetzt das eigene Volk und andere auch propagandieren dürfen, das heißt ihnen Lügen erzählen dürfen, was sie vorher nicht durften. Und seitdem haben wir ja diesen Mist. Also der soll abgeschafft werden. Damit darf auch die Indoktrinierung in den Schulen nicht mehr stattfinden. Und das hat sehr, sehr viel mehr Auswirkungen, als man sich vorstellen kann. Ich habe ja neulich erwähnt, dass das Smithsonian Institut dabei erwischt wurde, dass sie also diese Riesenknochenskelette verschwinden lassen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Schulunterricht, denn eine Evolutionslehre mit diesen Riesenknochen ist nicht mehr denkbar. Das heißt, alle Schulbücher müssen wieder auf die Wahrheit zurückgedreht werden. Und dieser Unsinn, der der Wahrheit konträr entgegenstrebt, muss verschwinden. Und das wird in diesen Gesetzen auch zu erwarten sein. Ähnlich ist es mit dieser Gender-Ideologie und all diesen vielen Geschlechtern, die es da angeblich oder auch nicht gibt. Ja, also bei den Tieren wissen wir, da gibt es zwei Geschlechter. Und bei den Menschen hatte ich das bisher eigentlich auch so erlebt, dass für die Männer der Urologe und für die Frauen der Gynäkologe zuständig ist. Und alles andere war früher einfach mal beim Psychiater gelandet oder beim Psychologen gelandet. Und inzwischen hat man diese Krankheitsbilder aus dem ICD, aus dem Internationalen Kodex der Krankheiten, Diseases, rausgestrichen und dann einfach zu irgendwelchen nicht vorhandenen Geschlechtern erklärt. Große Umgruppierungen, selbst staatliche Umgruppierungen, können wir in Fernost erwarten. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass in China sehr, sehr viele Revolten stattfinden. Das liegt einfach daran, dass man hier eine zentralistische Struktur unter Mao errichtet hat und später dann unter der Kommunistischen Partei Chinas. Und diese Struktur gefällt vielen nicht. Die hätten gerne mehr Föderalismus. Viele Volksgruppen fühlen sich zu Unrecht unter irgendeine Diktatur da gedrängt, die sie ablehnen. Und da wird auf jeden Fall zu erwarten sein, dass es zu einer Teilung Chinas kommt und dass diese einzelnen Teile Chinas dann unter einer föderalen Struktur wieder zusammengeführt werden. Und zwar nicht gegen den Willen der Leute und der Völker, das sind ja auch ein viel Völkerstaat, sondern mit Beteiligung dieser vielen Völker, damit man da auch wieder Frieden reinkriegt und nicht 4-5-stellige Anzahlen von Revolten pro Jahr da niederschlagen muss, gewaltsam. Das ist ja keine Sache, die ein Land in die Zukunft bringt. Und das ist natürlich auch der Grund gewesen, warum die Taiwanesen sich da zunächst mal von dieser kommunistischen Struktur abgesondert und nach Taiwan geflüchtet haben. Das sind die eigentlich echten Chinesen. Die hatten früher immer verhältnismäßig gute Beziehungen zu den Koreas. Das war damals eben noch ein Land, Korea nämlich. Auch da ist zu erwarten, dass Korea wieder ein Land sein wird. Und Korea hatte immer gute Beziehungen zu Japan, weil die Familien der jeweiligen Herrscher in diesen beiden Ländern sehr eng miteinander verwandt sind. Das hat man geändert, indem man eine Habsburgerlinie in Japan intronisiert und installiert hat. Die werden jetzt gerade verdrängt. Und es ist zu erwarten, dass auch da sich diese Länder wieder annähern werden. Insbesondere, wenn sie dieser zionistischen Unterdrückung entronnen sind und Japan wieder frei ist. Vielleicht haben auch diese Erdbeben da jetzt damit was zu tun. Da können Dams gesprengt werden oder das ist eine Rache des tiefen Staates. Am Rande hier, die ukrainischen Angriffe auf Belgorod vor wenigen Tagen haben dazu geführt, dass die Russen jetzt einen Angriff gefahren haben. In einer einzigen Nacht haben die mehrere hundert Marschflugkörper, Raketen und insbesondere Drohnen in Gang gesetzt und haben in der Ukraine bombardiert. Sie haben nicht die Zivilisten versucht zu treffen und sie haben auch nicht versucht, zivile Infrastrukturen zu beschädigen. Also man hätte jetzt erwartet, dass die mal vielleicht den Strom abschalten oder so. Das haben sie nicht gemacht. Aber sie haben, und das ist mir aufgefallen, sehr viele sogenannte Decoy-Drohnen geschickt. Das sind also Drohnen, die ganz unbewaffnet kommen und nur dazu da sind, dass die fremde Flugabwehr da drauf schießt. Das sind billige Dinger und die Abwehrraketen, die jetzt da abgeschossen werden, weil man weiß ja nicht, ob die Bomben enthalten oder nicht, die müssen also abgeschossen werden und die Abwehrraketen sind 10, 20, 100 Mal teurer als diese Decoy-Drohne. Und die Russen haben hauptsächlich im allerersten Moment echte Drohnen geschickt, die haben Bumm gesagt und was kaputt gemacht. Dann hat man die Abwehr scharf gemacht und hat dann die Decoy-Drohnen mit Patriots abgeschossen. Jetzt sind die Patriots und diese, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die anderen, ich glaube Attackams, diese Raketen, die sind jetzt auch so ziemlich aufgebraucht. Und dann haben die Russen die richtig scharfen Raketen geschickt, um diese Patriot Systems kaltzustellen und zu zerstören. Also nicht nur die Raketenwerfer, sondern auch die Radaranlagen zu treffen. Man hat also gesehen, wo das alles herkommt und hat dann dorthin geschossen. Und jetzt haben die Ukrainer umso weniger Luftabwehr. Das heißt, die Russen werden in Zukunft noch freier im Luftraum der Ukraine agieren können als bisher schon. Und das Ganze scheint jetzt munter weiterzugehen. Mal sehen, wie lange das noch geht. Jetzt müssen die Amerikaner für Ersatz sorgen. Und den haben sie nicht. Also gehen sie zu den Japanern und berauben die ihrer Patriot-Abwehrsysteme, die eigentlich im pazifischen Raum gebraucht wurden, um Japan gegen China und möglicherweise auch Taiwan gegen das kommunistische China zu verteidigen. Das wird natürlich Xi Jinping besonders gut gefallen. Auch Kim Jong-un wird das sehr gut gefallen, weil die kriegen natürlich durch den Abzug dieser Systeme und deren Verlagerung in die Ukraine umso mehr jetzt freie Hand. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, es könnte ja vielleicht auch beabsichtigt gewesen sein, dass man gewartet hat, bis die Ukrainer wieder irgendeinen Blödsinn machen. Dann hat man diese völlige Luftabwehrentmachtung in der Ukraine vorgenommen, hat die völlig geköpft, was die Luftabwehr angeht. Und jetzt müssen die Amerikaner unbedingt, weil es ist ja immer noch dasselbe, der Zionismus in den USA, beide Häuser sind zionistisch dominiert, und auch der in Großbritannien und der in der BRD, die müssen ja unbedingt verhindern, dass die Russen in den Besitz kommen der Beweise über ihre ganzen kriminellen Machenschaften da, was diese Untergrundanlagen, Kinderzüchtung, den Handel mit Adrenochrom, den Handel mit Kindern, den Handel mit Organen aus Kindern und so weiter angeht, dass das irgendwie ans Licht kommt. Das ist ja der Fetisch, ja? Die müssen verhindern, dass rauskommt, was zum Beispiel unsere Parteiensysteme in den eben genannten drei Ländern und wahrscheinlich auch noch anderen da sich seit langem leisten. Die sind alle zionistisch strukturiert und geführt und müssen auf Gedeih und Verderb mit allem, was die Länder hergeben können, jetzt erreichen, dass die Russen nicht in der Ukraine wirklich Fuß fassen und in diese Anlagen rein können und Dabei waren die da schon längst drin. Das ist das Schlimme. Selenskyj hat ja ganz kurze Zeit nach Beginn dieser Sonderoperation schon kapituliert gehabt und schon einen Friedensvertrag unterschrieben gehabt, bis dann Boris Johnson aus Großbritannien kam und gesagt hat, nee, rückgängig wird nicht sein. Und dann ging der Krieg erst richtig los. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis auch die Bundesrepublik in Deutschland ihre ukrainischen jungen Männer rausrückt an die Ukraine, damit die dort verheizt werden. Und was glaubt ihr, was dann mit all den Migranten hier passiert? Die werden sehen, aha, so ganz sicher sind wir eigentlich hier nicht. Und wenn unsere jeweiligen Heimatländer wollen, dass wir ausgeliefert werden und wieder zurückgeführt werden, dann werden die das tun. Und dann werden die wahrscheinlich vorher freiwillig irgendwo anders Unterschlupf suchen. Das könnte natürlich sein. Eine andere Sache ist natürlich auch noch, die USA müssen Geld beschaffen. Jetzt haben die aber keins mehr, das was die Federal Reserve betrifft. Da ist die Aktie im freien Fall. Und die haben also in den letzten Monaten insgesamt 130 Milliarden an Miesen aufgehäuft. Das ist für eine Bank schon ziemlich eklatant. Und jetzt haben sie sich überlegt, sie könnten ja die eingefrorenen Besitztümer der russischen Zentralbank, das sind ungefähr 300 Milliarden Dollar, beschlagnahmen. Naja gut, das ist möglich, allerdings illegal. Und vor allem, wer wird denn dann noch in den USA oder in Europa irgendwelche Geldwerte auf irgendwelchen Banken belassen, wenn er sieht, dass im Notfall die einfach hingehen und fremde Assets beschlagnahmen, ohne gesetzliche Grundlage? Denn was heute den Russen passiert, kann morgen jedem x-beliebigen blühen. Da ist man ja jetzt plötzlich nicht mehr ganz so sicher. Und damit hat das Biden-Regime so ziemlich alles verhögert, was es an Tafelsilber noch hatte, insbesondere das letzte bisschen Vertrauen. Ja, die Japaner können ja nicht mehr vertrauen in die Sicherheitsgarantien der USA, wenn die jetzt die Waffen für die Ukraine da abrufen. Die eigentlich die Japaner für sich, die haben sie ja bezahlt, sind ja ihre. Und genauso geht es den Ländern, die hier irgendwelche Geldmittel parken. Die werden sich schon überlegen, ob sie ihre Dollars oder Euros nicht einfach heimholen ins Reich und heimholen, vielleicht sogar in Gold und Silber und was nicht konvertieren und bei BRICS mitmischen. Mal gucken, wie lange der Milei in Argentinien sich dann noch weigert, in BRICS Aufnahme zu beantragen. Ja, das ist ja nur eine blitzliche Aufnahme von heute. Das kann morgen ja ganz anders sein. Wenn der begreift, was die da machen, naja, vielleicht denkt man da nochmal drüber nach und ändert seinen Entscheid. Vielleicht hat er das schon gewusst, dass das kommt und deswegen erstmal hier den starken Alliierten rausgehängt und so getan, als nein, er will nicht nach BRICS, einfach um sich den Rücken frei zu halten und seine eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Und dann kann er natürlich jetzt sagen, ah, Moment mal, das ist ja ganz was Neues, die Karten sind jetzt neu gemischt, jetzt müssen wir neu drüber nachdenken und neu entscheiden. So, und was wir hier in der Bundesrepublik zu erwarten haben, ist, dass es sich immer stärker herausstellen wird. Das hat in 2023 schon begonnen und es wird jetzt immer stärker werden, nämlich das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass die Bundesrepublik in Deutschland eine Besatzungskonstruktion ist und gar keine Regierung und dass die auch überhaupt keine Rechte hat, sondern die ihnen schon in den sogenannten Bereinigungsgesetzen in den Jahren 2006, 2007 und 2010 entzogen wurden und die eigentlich nur noch nach Gewohnheitsrecht handeln. Und das können sie nur so lange, wie das Volk nicht weiß, was da läuft. Noch ganz kurz zum Schluss zum rechtlichen Hintergrund dieser sogenannten Bereinigungsgesetze von 2006, 2007 und 2010. Normalerweise kann eine Besatzung maximal nach Völkerrecht nur 60 Jahre andauern. Spätestens dann muss in einer auch wieder maximal sechsjährigen Übergangsphase ein normaler rechtlicher Zustand herbeigeführt werden. Nun, die 60 Jahre waren 2005 rum und dann hat man im Jahr 2006 diese Übergangsphase begonnen und hat die bis 2010 halt beendet. Aber nicht wirklich einen, ja, sagen wir mal, rechtsverbindlichen Übergang geschaffen, zu einem Rechtssystem, was diesen Namen überhaupt verdient, sondern man hat nur von der Seite der Besatzer sich in die Nichtangreifbarkeit, in die juristische Nichtangreifbarkeit zurückgezogen, indem man allen Gesetzen hierzulande die Legitimität entzogen hat. Aber die Gesetze selbst, die hat man einfach gelassen. Man hat nur die Geltungsbereiche gestrichen. Man hat also quasi so klammheimlich die Rechtsgrundlage entzogen für all diese Gesetze, aber die Gesetze noch in Kraft gelassen und eine ganze Maschine von Gerichten, von Richtern, Staatsanwälten und auch Verteidigungsanwälten und überhaupt, die machen da einfach weiter wie gehabt. Und ein Gesetz, das keinen Geltungsbereich hat, das gilt nirgends. Dazu gibt es übrigens ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts und ein ähnlich lautendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts. Ich glaube, das ist in Leipzig. Danach lohnt es sich vielleicht sogar zu googeln. Nun, soweit für heute. Ich lasse es mal dabei bewenden. Und das nächste Mal geht's weiter. Und euch allen wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr. Gehabt euch wohl. Lasst euch gut gehen, die Tage noch. Bis bald. Ciao.